NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Wir beginnen heute mit einer neuen Lesereihe in 18 Teilen. Helmut Kraus liest aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Dieses Buch, eines der berühmtesten, großartigsten und man darf auch sagen seltsamsten der Weltliteratur, erschien in 5 Bänden um die Mitte des 16. Jahrhunderts, zwischen 1532 und 1564. Es handelt von den merkwürdigen Abenteuern der beiden Riesen Gargantua und Pantagruel und folgt dabei durchaus dem Modell des mittelalterlichen Abenteuerromans. Zugleich umfasst es eine ganze Welt an Geist und Gelehrsamkeit, Geschichte und Gegenwart, Erfindungskraft und Sprachlust, Gelächter und Tiefsinn. Rabelais war einer der Geistesriesen der Renaissance, Schriftsteller, Gelehrter, Mediziner, Humanist, eine Menschheitsfigur am Ausgang des Mittelalters und am Anfang der Neuzeit, hineingestellt in eine Welt des Umbruchs, der Wandlungen des Weltbildes. Seine Zeitgenossen Luther und Calvin, Erasmus von Rotterdam und Ignatius von Loyola, Kolumbus und Montaigne. Es war ein großes Jahrhundert, worin sich riesenhafte Kräfte regten. In Riesengestalt wurde es von Rabelais gefeiert und persifliert. Gargantua und Pantagruel ist nicht nur ein Buch, das eine ganze Welt umfasst. Die Welt wird darin auch zum Buche. Es enthält ein Weltbild von ganz eigener, souveräner und kühner Art, dessen Zentrum das Zwerchfell ist und dessen Grundtenor man das große Lachen nennen könnte. Niemals hat ein Schriftsteller einen überlegeneren Standpunkt zur großen Gottes- und kleinen Menschenwelt gefunden als François Rabelais mit seinem großen Gelächter über die Höhen und Tiefen des Menschengeistes, über seine Größe und seine Torheiten. Schließlich ist der Roman der beiden Riesen ein sprachschöpferisches Werk höchsten Ranges. Fast gleichzeitig mit Luthers Bibelübersetzung erschienen, hat er die französische Sprache und Literatur ähnlich tief und weitreichend geprägt wie Luther die deutsche. Anregung zu seinem Buch erhielt Rabelais von einem Volksbuch über den Riesen Gargantua, das 1532 erschien. Noch im selben Jahr publizierte er eine zur Satire auf sein Jahrhundert umgestaltete Fortsetzung, in deren Mittelpunkt Pantagruel steht. Es folgten 4 weitere Bücher. War er am 5. und letzten noch beteiligt? Man weiß es nicht. Wir beschränken uns bei unserer Lesung vorerst auf die beiden ersten Bücher. Ihr liegt die, man darf sagen, kongeniale Übersetzung, besser Nachdichtung oder Nachschöpfung von Engelbert Hegauer und Dr. Oldglass zugrunde, die 1905 erschien. Sie wird vorgelesen von Helmut Kraus, dem Schauspieler, Kabarettisten und Synchronsprecher, der vielen als der spießige Nachbar Paschulke aus der ZDF-Serie Löwenzahn bekannt ist. Eine Rolle, die er von 1981 bis kurz vor seinem Tod am 26. August 2019 spielte. Am 11. Juni wäre er 80 Jahre alt geworden. Unsere Aufnahme mit ihm entstand im Dezember 1993. Hören Sie nun den Anfang von Gargantua und Pantagruel, Widmung, Prolog des Verfassers und die ersten 4 Kapitel. An den wohlgeneigten Leser. Der du pilgerst durch dies Buch, Freund, bleib kühl bis an den Nabel. Nimm kein Ärgernis und such drin nicht Gift, noch Pest, noch Babel. Taugt es was bei Petri Sabel, ei, so taugt's zum Lachen lernen. Grausam unter stillen Sternen würgt das Leben dich kaputt. Heulst du? Lass dich nicht entkernen. Lachen ist dein Menschengut. Prolog des Verfassers. Sehr illustre Zechkumpane und gar teure Venusbrüder, euch und niemand anderem widme ich meine Schriften. Im Dialog des Platon, das Gastmahl betitelt, wo Alcibiades seinen Meister Sokrates, unstreitig den Fürsten der Philosophen, Lob preist, vergleicht er ihn unter anderem mit Silenen. Silenen hieß man vorzeiten kleine Schachteln, wie sie noch heutzutage die Apotheker verwenden, außen mit allerlei lustigen und luftigen Gestalten bemalt, als da sind Harpyen, Satyren, Reitgänslein, gehörnte Hasen, gesattelte Enten, fliegende Böcke, Gabelhirsche und andere solch vergnügliche Gebilde, welche die Leute zum Lachen bringen sollen, wie Silenus tat, des trefflichen Bacchus Lehrer. Darinnen aber verwahrte man die feinen Drogen, wie Balsam, graue Ambra, Paradeiskörner, Moschus, Zibet, Mineralien und andere köstliche Dinge. So, sagte jener, sei Sokrates. Wer ihn sah und nach dem Äußern beurteilte, der hätte für ihn keinen Zwiebelschnitz gegeben, so hässlich und lächerlich war er anzuschauen. Er hatte eine Stulpnase, Ochsenaugen, ein Narrengesicht, blödes Benehmen, bäuerische Kleidung, wenig Geld, kein Glück bei den Frauen, kein Geschick zu den öffentlichen Ämtern der Republik. Er lachte immer, trank mit jedwedem Sauf aus, spottete beständig und verbarg sein göttliches Wissen. Wer aber diese Büchse öffnete, konnte darin eine himmlische und unschätzbare Spezerei finden. Übermenschlichen Verstand, wunderbare Tugendhaftigkeit, unbesieglichen Mut, unvergleichliche Selbstbeherrschung, festgegründete Zufriedenheit, unerschütterliche Zuversicht und eine unerhörte Geringschätzung all der Dinge, um deren Willen die Menschen ihre Nächte durchwachen, schaffen, rennen, arbeiten und sich zu Wasser und Land bekriegen. Worauf, meint ihr, zielt wohl dies Vorspiel und diese Präambel? Darauf, dass ihr, meine lieben Jünger und sonstigen faulen Narren, beschaut ihr bloß die lustigen Titel unserer Schriften wie Gargantua, Pantagruel, Saufhannes, die Würde des Hosenlatzes, Speckerbsen cum Comento, nicht allzu leichtsinnig schließet, darin seien nur Narreteien, Dummheiten und Windbeuteleien zu finden. In Anbetracht des Umstandes, dass ein närrisches Aushängeschild, das ist der Titel, ohne weitere Überlegung gemeiniglich mit Hohnlachen hingenommen wird. So oberflächlich soll man kein Menschenwerk beurteilen. Ihr gebt ja selber zu, dass die Kutte nicht den Mönch macht. Dass manch einer mönchisch gekleidet ist, dessen Inneres die Tracht Lügen straft. Dass mancher trotz seines spanischen Mantels beileibe nicht eines Spaniers Stolz und Mut aufweist. Man muss drum das Buch aufmachen und sorgsam bedenken, was drin steht. Dann werdet ihr auch merken, dass die innerliche Spezerei wertvoller ist, als die Schachtel verhoffen ließ. Will sagen, dass die abgehandelte Materie durchaus nicht so närrisch ist, wie es nach dem Titel den Anschein hat. Und gesetzt den Fall, ihr stoßet buchstäblich hie und da auf gerade so lustige Dinge, als der Titel andeutet, so dürft ihr dort wie beim Sirenensang nicht lange verweilen, sondern müsst den tieferen Sinn der fröhlichen Botschaft ergründen. Habt ihr schon einmal einer Flasche den Hals gebrochen? Prosit! Entsinnet euch bitte, was für ein Gesicht ihr dabei schnittet. Oder habt ihr schon einmal einen Hund betrachtet, der einen Markknochen fand? So ein Hund ist euch, wie Plato im zweiten Buch der Republik sagt, das philosophischeste Tier von der Welt. Wenn ihr ihn gesehen habt, fiel euch sicherlich auf, wie gierig er das Bein eräugte, wie sorgsam er es bewachte, wie vergnügt er es aufschnappte, wie verständig und liebevoll er es zerbiss und mit welcher Hingebung er es ausschlürfte. Wer lehrte ihn solches Tun? Was ist das Ziel seiner Hoffnung? Was bezweckt er damit? Nichts als ein Krümlein Mark. Allerdings ist dies Krümlein köstlicher als mancher Brocken, denn das Mark ist das gehaltvollste Nahrungsmittel der Natur, wie Galen urteilt. Nach diesem Vorbild sollt ihr klug sein, erwerbslustig und kühn auf dem Sprung, um solch schöne, markige Bücher aufzuspüren, zu erhaschen und wertzuhalten. Und sollt alsdann mit Neugier und Bedachtsamkeit den Knochen zerbeißen und die Kraftsubstanz aussaugen, das heißt, das, was ich unter diesem pythagoreischen Gleichnis verstanden wissen will, immer in der Absicht, durch so betriebene Lektüre wacker und weise zu werden. Denn hier sollt ihr ganz neuen Schmack und tiefgründige Lehren finden, die euch gar kräftige Formeln und grausliche Geheimnisse enthüllen, sowohl in Betreff unserer Religion als auch der Politik und Ökonomie. Glaubt ihr denn allen Ernstes, Homer habe, als er die Ilias und die Odyssee dichtete, an die Allegorien gedacht, die Plutarch, Heraklit, Ponticus, Eustatius, Fornutes in ihn hineingeheimnist haben und die dann Polizian bei den Genannten zusammengestohlen hat? Wenn ihr das glaubt, seid ihr meilenweit von meiner Meinung entfernt. Denn ich halte dafür, dass Homer ebenso wenig daran gedacht habe, wie Ovid in seinen Metamorphosen an die heiligen Lehren des Evangeliums, was ein gewisser Bruder Dumrian, so ein vertrackter Haarspalter, denen Leuten hat beweisen wollen, die zufällig ebenso rappelköpfig waren wie er und die nach dem Sprichwort die passenden Deckel auf seinen Topf vorstellten. Wenn ihr es aber nicht glaubt, warum solltet ihr euch nicht ebenso zu dieser lustigen und neuen Chronik stellen, bei deren Niederschrift ich so wenig an dergleichen Dinge dachte wie ihr, die ihr vielleicht damals bei einem nicht minder wackern Zechen saßet als ich selbst? Denn auf die Abfassung dieses erhabenen Buches verwendete und verschwendete ich weiter keine Zeit als die meiner körperlichen Erholung, das heißt, dem Essen und Trinken bestimmt war. Das ist die rechte Stunde, um über solch hohe Materien und tiefe Wissenschaften zu schreiben, wie auch Homer wusste, dies Muster aller Dichtermänner, und Ennius, der Vater der lateinischen Poeten, und wie auch Horaz beweist, obwohl irgendein törichter Bursche behauptete, seine Carmina schmecketen mehr nach Wein als nach Öl. Das könnte wohl auch einmal irgendein Hans Dampf von meinen Büchern sagen, aber ich pfeif auf ihn. Um wie viel schmeckiger, leckiger, queckiger, himmlischer und köstlicher duftet nicht Wein als Öl. Wahrlich, ich würde mir es zum Ruhm anrechnen, wenn man von mir sagen wollte, ich habe mehr Geld für Wein als für Öl ausgegeben, im Gegensatz zu Demosthenes, der nach dem allgemeinen Gerede mehr für Öl als für Wein aufwendete. Ich finde es Ruhm und ehrenvoller, zu den wackern Kumpanen und lustigen Gesellen zu gehören. Mit solchem Titel geschmückt bin ich in jeder Gesellschaft trefflicher Pantagruelisten willkommen. Dem Demosthenes aber wurde von einem Lästermaul aufgemutzt, seine Reden röchen wie der Wischlappen eines schmierigen, schmutzigen Ölhändlers. Trotz alledem deutet meine Taten und Worte im erhabensten Sinne. Habt Ehrfurcht vor meinem Käshirn, das euch mit solch schönen Schnurrpfeifereien speist, und, soweit es an euch liegt, haltet mich guter Laune. Auf, seid lustig, liebe Leute, und lest das Folgende in Freuden zum Behagen des Körpers und zum Nutzen der Lenden. Aber hört, ihr Eselsköpfe, die Pest soll euch holen, wenn ihr mir das Trinken vergesst. Ich tu euch Bescheid. Kaput 1. Von der Genealogie und Abstammung des Gargantua. Wer sich über des Gargantua Genealogie und Herkommen Kunde erholen will, den verweise ich auf die große pantagruelistische Chronik. Dort werdet ihr ein langes und breites über den irdischen Ursprung der Riesen finden, sowie über die Abstammung des Gargantua, Vaters von Pantagruel, in gerader Linie von ihnen. Wenn ich das jetzt lasse, so ärgert euch nicht, selbst wenn die Sache durch öftere Wiederholung ein vermehrtes Vergnügen für euer wohlgeboren Herrschaftlichkeit abgäbe, wofür ihr die Autorität eines Plato in Philebo et Gorgia aufstellen könntet, sowie die des Flaccus, der auch anführt, dass manche Geschichten, wie die unsrige ohne Zweifel, je häufiger gehört, desto vortrefflicher würden. Wollte Gott, dass jeder seinen Stammbaum von der Arche Noä bis auf unsere Tage ebenso genau wüsste. Ich glaube, manch einer unserer heutigen Kaiser, Könige, Fürsten, Prinzen und Päpste stammt von einem ehemaligen Almosierer und Bettelsack ab. Wie andererseits so ein Bettler, Krüppel und Spitäler von königlichem oder kaiserlichem Blute sein kann. Man braucht ja nur an den Umschwung aller Macht und Herrlichkeit zu denken, wie das Regiment von den Assyrern auf die Meder kam, von den Medern auf die Perser, von den Persern auf die Mazedonier, von den Mazedoniern auf die Römer, von den Römern auf die Griechen, von den Griechen auf die Franken. Wollt ihr wissen, was ich von mir glaube? Dass irgendein reicher Fürst oder König vergangener Zeiten mein Ahnherr war. Denn ihr könnt unmöglich einen Menschen gesehen haben, der hitziger auf Reichtum und Macht erpicht wäre als ich, bloß zu dem Zweck, um herrlich und in Freuden zu leben, nichts zu arbeiten, alle Sorgen in den Wind zu schlagen, meine Freunde und jeden Menschen von Stand und Wissen auszuzeichnen. Aber ich tröste mich. All das muss sich in der anderen Welt erfüllen. Vielleicht noch viel großartiger, als ich mir's träumen lasse. Tröstet euch mit mir in eurem Unglück und lasset euren Schoppen nit Lack werden. Um unseren Faden weiter zu spinnen, so tue ich euch zu wissen, dass durch des Himmels Fürsorge uns des Gargantua Genealogie und Stammtafel vollständiger als irgendeine andere erhalten ist, ausgenommen die des Messias, wovon ich aber nicht spreche, da es nicht hierher gehört, wenn sich auch die Teufel, das ist die Verleumder und Heuchler, dem widersetzen. Gefunden wurde sie von Hannes Zipfel, auf einer Wiese unweit des Bogens von Guyalot, unterhalb Olive, da wo der Weg nach Narsais abschwenkt. Als er dort Gräben ziehen ließ, stießen die Arbeiter mit ihren Schaufeln auf ein unermesslich großes Grab von Bronze, dessen sie kein Ende fanden, denn es ging bis an die Schleusen von Vienne. Da fiel ihnen ein Fleck in die Augen. Der war durch einen Becher gekennzeichnet, und um den herum lief in etruskischen Buchstaben die Inschrift »Hic Bibitur«. Als sie nun allda öffneten, fanden sie 9 Flaschen in gaskonischer Kegelordnung aufgestellt. Die mittelste stand auf einem dicken, behäbigen, großen, grauen, hübschen, schmucken Büchlein. Das roch recht und schlecht nach Rosen. Darinnen war besagter Stammbaum in großer Kanzleischrift aufgezeichnet, zwar nicht auf Papier, noch Pergament, noch Wachs, sondern auf Ulmenrinde. Doch hatte der Zahn der Zeit sie dermaßen benagt, dass keine 3 Zeilen leserlich waren. Trotz meiner Unwürdigkeit beriefen sie nunmehr mich dorthin. Unter Zuhilfenahme von starken Brillen übersetzte ich gemäß der von Aristoteles gelehrten Kunst, unsichtbare Buchstaben zu lesen, wie ihr im Folgenden sehen werdet, die grauslichen Taten des Gargantua auf pantagruelistische Weise, das heißt in angemessener Abwechslung von Lesen und Trinken. Am Ende des Buches hing eine kleine Abhandlung mit dem Titel »Die verantidotierte Alfanzerei«. Die Ratten und Motten oder, um nicht zu lügen, anderes boshaftes Geziefer hatten den Anfang abgefressen. Das Übrige füge ich aus Ehrfurcht vor dem alten Kram hier ein. Kaput 2. Die verantidotierte Alfanzerei. N-N-D-G, der Zähmer aller Zimbern, Il durch die Luft aus Furcht des Morgentaus, Wegen ging mit Eimern man zu klimpern, Butter frisch, ein Schaffell sprang vor Graus. Mägde Ahne speiste gerade im Haus und schrie: »O fischet ihn, ich fleh euch weinend an!« Sein Bart ward ganz zerrissen in dem Strauß. »O, eine Leiter reicht dem starken Mann!« Manch einer küsste lieber den Pantoffel, als dass er seinen Ablass ihm bezahlt. Da kam ein Wicht, ein naseweiser Stoffel, dorther, wo man mit Körnern Sandstein malt, der sprach: »Geliebte, seid auf eurer Hut. Ein Aalfisch ist's. Er birgt sich unterm Dreck. Man findet, aber freilich äugt mir gut, in seinem Mantel einen bösen Fleck.« Sobald man leise das Kapitel rief, erschien ein einzig altes Eselsohr. Ich fühle, meine Mitra ist wohl tief und kalt wie einer, der's Gehirn verlor. Man wärme sie mit faulem Rübenduft und schüre schnell den alten Feuerherd, davon das Neue dampfte durch die Luft, für so viel Menschen, die der Mühe nicht wert. Zum Schluss: man nehm den Mann von gelbem Wachs und pack ihn in das Schlagwerk einer Uhr, vielleicht bekommt der Gute einen Knacks. Von Majestät verbleibt ihm keine Spur. Wer lutscht da noch an seinem Hahnenzapf? Der ganze Kohl wird welk und windelnass. Man füllt ihn warm in einen hölzern Napf und flugs verweht der Trug und Narrenspaß. Kaput 3. Wie Gargantuas Mutter 11 Monate mit ihm schwanger ging. Grand Gosier war seiner Zeit ein lustiger Bruder, der nie einen Trunk verschmähte und gerne Gesalzenes aß. Dessentwegen hielt er sich meist einen stattlichen Vorrat von Mainzer und Bayonner Schinken, eine Menge geräucherter Ochsenzungen, lange Reihen gewürzter Leberwürste, reichlich in Senf eingemachtes Rindfleisch, ein Lager von Kaviar und Schlackwürsten, einen Haufen Blunzen, zwar nicht von Bologna, denn er fürchtete das lombardische Gift, aber von Bigorre, Lanconnet, Braine und Rouargue. Als er mannbar war, ehelichte er Gargamella, die Tochter des Königs der Parpaios, eine stattliche Dirne mit einem lachenden Vollmondgesicht. Die beiden erlustigten sich oftmals, das Tier mit den zwei Rücken zu spielen und ihren Speck vergnüglich aneinander zu ribbeln, so dass sie mit einem hübschen Knaben schwanger wurde, den sie 11 Monate unter dem Herzen trug. Denn so lange, ja noch länger, können die Frauen gesegneten Leibes sein, vornehmlich, wenn es sich um ein Meisterwerk handelt oder um eine Person, die seinerzeit gewaltige Taten vollführen soll. So gibt zum Exempel Homer an, dass das Neptuni-Kind mit der bekannten Nymphe erst nach Jahresfrist, also gar nach 12 Monaten, zur Welt gekommen sei. Denn, sagt Aulus Gellius, Libro Tertio, eine so beträchtliche Zeit war nur schicklich für einen so hohen Herrn wie Neptun, damit sein Sprössling während des zu möglichster Vollkommenheit gedeihe. Um ähnlicher Zwecke willen ließ Jupiter, da er mit Alkmene Beilager hielt, die Nacht 48 Stunden dauern. In weniger Zeit hätte er unmöglich einen Herkules fertigbringen können, der die Welt von Tyrannen und jeglichem Ungeheuer säuberte. Wohlgeboren, die Weilandherren Pantagruelisten haben meinen Worten ihren Beifall nicht versagt, und ein Kind, das eine Frau erst im 11. Monat nach ihres Mannes Tod zur Welt bringt, nicht nur für kein Unding, sondern sogar für legitim erklärt. So Hippokrates, Libro de Alimento, Plinius, Plautus in Cistellaria, Marcus Varro in seiner Satire »Das Testament«, wo er die Autorität eines Aristoteles für die Sache anführt, Aristoteles »De Natura Animalium«, Gellius, Servius, wo er den Vers des Vergil zitiert, »Matri longa decem«, und 1000 andere lustige Brüder, deren Zahl noch durch viele Rechtsgelehrte vermehrt wird. Weiterhin haben ihre speckbegünstigenden Fleischbeschaugesetze hiermit bekleckst, Gallus und etliche andere, die ich jetzt nicht aufzählen mag. Diesen Gesetzen zufolge kann eine Wittib ohne Sorge 2 Monate nach ihres Gemahles Tod nach Lust und Gelegenheit Ross und Reiter spielen. Ich bitte euch drum, meine lieben Schürzenjäger, wenn ihr eine findet, die es wert ist, dass man ihretwegen den Hosenlatz aufknöpft, besteigt sie und reitet sie hierher. Denn falls sie im 3. Monat schwanger wird, soll ihre Leibesfrucht des verstorbenen Erbe sein. Und ist die Schwangerschaft erst kundig, immer lustig drauf los, komme wer da wolle, weil schon ihr Bauch nicht mehr leer ist. So überließ sich Julia, die Tochter des Kaisers Octavian, ihren Leibtrommlern, sobald sie sich in anderen Umständen wusste, gerade wie das Schiff den Lotsen aufnimmt, wenn es kalfatert und bestaut ist. So aber jemand sie tadeln sollte, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft noch rammeln, während doch die trächtigen Tierweibchen sich nimmer bemänseln lassen, da mögen sie getrost entgegnen, das seien eben bloß Tiere. Sie aber handelten als Weiber, die sich hinlänglich auf die schönen, lustigen und erquicklichen Gerechtsame der Überbefruchtung verstünden, wie einstens nach des Macrobius Bericht Populia zur Antwort gab. Wenn sie in Teufels Namen nicht in die Hoffnung kommen sollen, muss man eben den Zapfen zuquetschen und die Lippen nicht auftun. Kaput 4. Wie Gagamella mit Gargantua schwanger eine große Menge Kutteln aß. Die Gelegenheit und Art, wie Gagamella ihres Knäbleins genas, will ich euch gleich erzählen. Und wenn ihr's nicht glauben wollt, mögt ihr auf euren Bürzel purzeln. Ihr purzelte es vom Bürzel am 3. Tag im Hornung, 1 Stunde nach dem Mittagessen, weil sie zu viel Kutteln verschmauset hatte. Kutteln sind fettes Gekröse von Schmerochsen. Schmerochsen sind solche, die an der Krippe und auf Grummetwiesen gemästet werden. Grummetwiesen nennt man die, so man 2-mal im Jahr abmäht. Von den Schmerochsen hatten sie 367.014 abstechen lassen, die an Fastnacht gebeizt werden sollten, damit sie im Frühling reichlich Pökelfleisch hätten, um durch scharfe und räse Vorspeisen in die richtige Zechlust versetzt zu werden. Kutteln gab's denn auch in Hülle und Fülle, und sie waren so delikat, dass sich männiglich die Finger danach schleckte. Aber der Teufel hatte seinen Schwanz im Spiel, denn es ging nicht an, sie lange aufzubewahren, da sie überreif wurden, was gegen die Sitte verstieß. Also wurde man darüber eins, sie ohne Zeitverlust zu verschnabulieren. Zu solch löblichem Tun kamen alle Bürger von Senet, von Suillé, von La Roche-Clermont und Vaugaudray zusammen, auch die von Coudray, Montpensier, Le Guédevède und andere Nachbarn stellten sich ein, lauter trinkfeste Mannen, lustige Häute und fürtreffliche Kegelschieber. Der wackre Grand Gosier hatte seine helle Lust daran und gab die Losung aus, heut müsse es hoch hergehen. Doch legte er seiner Frau ans Herz, sie möge nur wenig essen, da ihre Zeit gekommen und das Kuttelzeug nicht gerade im löblichsten Zustand war. Wer aber nur 1 Sack voll davon verspeist, hat gute Lust, nicht mehr aufzuhören. Trotz dieser Warnung verzehrte sie 16 Mut, 2 Tonnen und 6 Eimer voll. Hei, was für Dünste blähten sie da auf! Nach dem Schmaus zogen alle in bunten Haufen nach einem Weidenwäldchen, und dort tanzten sie auf dem sammetenen Rasen so wacker zu den Weisen der lustigen Schalmeien und sanft plärrenden Dudelsäcke, dass es ein göttliches Vergnügen war, ihren muntern Handel zu sehen. NDR Kultur